Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, ich bin extrem. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die von sich das sagen. Ja, ich bin extrem. Ich bin extrem religiös. Ich bin extrem geizig. Ich bin vielleicht extrem krank oder ich habe extreme politische Ansichten oder mein Hobby geht mir über alles und insofern bin ich auch sehr extrem oder ich bin so extrem und verachte Menschen, die Tiere essen oder sogar nur tierische Produkte essen. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, dass man sagt, ich bin extrem, auf Sex aus, geht natürlich auch, wenn ihr mir darüber erzählen wollt. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wie immer, kostenfrei für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heißt Thomas, ist 23 Jahre alt und den habe ich gestern Nacht schon ganz kurz kennengelernt. Hallo Thomas. Hallo Domian. Ja, gestern war es so kurz und da habe ich gesagt, Mensch, das passt zu unserem Thema morgen, also heute. Und wir rufen dich wieder an, das haben wir jetzt getan. Ja, danke schön erstmal. Ja. Und, fass doch nochmal zusammen, was es da bei dir geht, für die Leute, genau, die gestern Nacht nicht dabei waren. Genau, ich habe eine Freundin und das Problem ist Frau und sie möchte gerne mit mir schlafen, aber ich möchte mich einfach für die Ehe aufheben. Und wir sind ungefähr 3 Monate zusammen und seit einigen Tagen haben wir auf jeden Fall ganz viel Stress. Weil ich weiß es nicht, ich glaube, sie versteht es einfach nicht. Ja. Liegt dem zugrunde eine extrem religiöse Auffassung? Genau, ich wurde super, ich sag mal so, katholisch erzogen von meinen Eltern. Und ich war zig Jahre lang Messdiener und ich gehe in Sonntag in eine Kirche. Ich glaube einfach dran. So. Ich glaube an Gott und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Natürlich nicht. So. Du bist 23 Jahre alt. Das heißt, du hast auch noch nie mit einer Frau geschlafen. Geschlafen habe ich noch nie mit einer Frau, aber mal so, ich habe schon ein bisschen Petting gemacht. Also gefummelt schon, geschlafen nicht. Genau, was heißt gefummelt? So. Naja. Ja, wie gesagt, wir lagen im Bett und sie hat mich halt gestreichelt und dann halt ihren Finger in meinen Po gesteckt. Oh, aber, das ist ja schon die Hardcore-Variante. Ja. Ja. Ja. Hast du dich denn in, wenn du da religiös so orientiert bist, selbst befriedigt schon? Oder machst du das? Nicht wirklich. Ich habe, also wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie wirklich masturbiert. So, ich hatte, klar, hatte ich schon mal irgendwie die Gelegenheit dazu gehabt, so jetzt. Das kann ich mir vorstellen, dass du die Gelegenheit bisweilen dazu hast, ja. Ich meine, wie gesagt, ich hatte irgendwie Party zu Hause am Laufen und da waren auch 1-2 Mädels am Start, sag ich mal, und die eine ist Janina, wenn ich das mal sagen darf, und weiß nicht so, die hat mich ein bisschen angemacht und ich konnte einfach nicht weitermachen, so, weißt du, weil ich denke mir einfach so, der erste Akt, so, das ist einfach was Wunderschönes. So, dann muss man sich für aufheben. Hattest du schon mal eine längere Beziehung? Nicht wirklich. Also ich glaube, meine längste Beziehung war ein halbes Jahr. Mhm. Und da ist auch nichts, also Gravierendes dann gelaufen? Nee, nicht wirklich gelaufen. Also ich sag mal, die junge Frau, die hat sich von mir getrennt und ja. Ich fand es schon traurig. Ich bin ja, mittlerweile bin ich ja auch super traurig, so, weil. Lebst du denn noch bei deinen Eltern? Mm-mm. Hallo? Ja, ich bin auch da in Domian. Lebst du noch bei deinen Eltern, war die Frage? Ich lebe noch bei meinen Eltern, ja. Warum zögerst du gerade so? Bitte? Warum hast du so gezögert? Weil ich ein bisschen traurig bin. Warum? Ja, weiß nicht. Ich habe einfach Angst, dass meine Freundin mich verlässt. Thomas, weißt du was? Ja. Vielleicht tue ich dir Unrecht, aber ich glaube dir kein Wort. Wir rufen dich gleich nochmal an und klären das mal ab. Okay? Ich wünsche dir was, Thomas. Okay. So, Jetzt geht es weiter mit Laura. Laura ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Laura. Hallo. Hallo, Laura. Unser Thema heißt heute Nacht, ich bin extrem. Inwiefern bist du extrem? Ja, man könnte sagen, extrem zwangsgestört vielleicht. Mhm. Also ich habe so einen Waschzwang. Ja, das heißt also, du wäschst dich sehr oft selbst. Ja, genau. Wäschst also du deinen ganzen Körper, duschst du dich oder wäschst du nur die Hände ganz oft? Also beides. Ja, also ich wasche mir ganz oft die Hände. Ich dusche mehrmals am Tag, ich wechsle mehrmals am Tag die Kleidung. Hm. Ja. Nur damit ich es mir noch genauer vorstellen kann. Wie viel Mal wechselst du die Kleidung am Tag? So fünf, sechs Mal ungefähr. Fünf, so, sechs Mal? Ja, ungefähr. Mhm. Ja. Dabei gehst du nicht viel raus, oder? Ja, genau. Also das ist so das Problem. Also ich schaffe das kaum noch. Also ich schaffe kaum noch irgendwie rauszugehen. Also gehst kaum raus und wechselst fünf bis sechs Mal am Tag deine komplette Kleidung von Unterhose bis Jeans oder was auch immer. Ja, genau. Mhm. Wie oft duscht du dich? Ja, dann auch so fünf, sechs Mal am Tag. Das ist auch immer verschieden. Also ich kann nicht genau sagen, wovon es abhängt, aber es gibt Tage, da ist viel häufiger und es gibt Tage, da ist es halt seltener. Ja, wie lange stehst du dann unter der Dusche? Das ist auch verschieden. Also manchmal so geht es recht schnell für mich. Also sind das so fünf bis zehn Minuten, aber manchmal auch. Was ja schon recht lange ist. Ja, genau. Manchmal ist es dann aber auch noch viel länger. Ja, genau. Mhm. Ja, und also seifst du dich dann komplett ein jedes Mal? Ja, ja. Mehrmals auch. Und wie oft wäschst du dir die Hände am Tag? Ich weiß es nicht. Also es ist extrem oft. Also ich brauche an guten Tagen ein Stück Seife, an schlechten fast zwei. Also am Tag halt. Zwei Stück Seife am Tag. Hast du überhaupt noch Haut an den Händen? Ja, also es ist so, wenn ich die Hände so bewege, also dann reißt das auch so ein, so an den Knöcheln oder am Handgelenk. Und es ist auch wirklich so, wenn ich mir die Hände wasche, also die Haut, man merkt richtig, wie die so mit runtergeht. So. Mhm. Ich stelle mir das auch gerade vor, wenn du so oft am Tag dich unter die Dusche stellst und dich ganz einseifst, deine Haut muss doch völlig porös sein. Seit wann geht das jetzt schon so? Also jetzt so richtig extrem ist es, seit mein Kind auf der Welt ist. Also ich habe vor 4 Monaten habe ich einen Sohn bekommen und seitdem ist es noch viel schlimmer geworden. Und insgesamt, wie lange leidest du darunter schon? Also es gab mal so vor 3 Jahren schon einmal eine Phase, aber die ist dann vorübergegangen. Ich war da auch kurzzeitig in Therapie, aber eigentlich nicht deswegen konkret, sondern das war da eigentlich nur so eine Begleiterscheinung. Da ist das aber schon mal so angefangen. Da habe ich auch angefangen, mir Desinfektionsmittel zu kaufen und so. Also das kommt da auch noch mit zu. Also sag mir mal so grob, damit ich mir das zeitlich vorstellen kann. Reden wir jetzt über 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre? Ja, so 3 Jahre. 3 Jahre. Und du hast ein Kind seit 4 Monaten. Genau. Mhm. Du machst ein kleines Kind ja bekanntlicherweise und natürlicherweise auch ein bisschen Schmutz. Ist das für dich auch schlimm und unangenehm? Nein, das ist überhaupt nicht schlimm für mich. Also schlimm ist es für mich, zu meinem Kind zu gehen. Also dann muss ich mich vorher auch immer ganz doll waschen und so. Und ich habe Angst, wenn ich irgendwas angefasst habe und dann fasse ich ihn an und er wird zum Beispiel krank. Achso, du hast Angst, dass du ihm etwas überträgst an irgendwelchen Viren, Bakterien oder so. Das auch. Mhm. Wäschst du dir danach auch immer die Hände, wenn du das Kind angefasst hast? Nee, danach nicht. Also das Kind ist für dich kein Problem? Nein. Mhm. Lebst du alleine mit dem Kind oder auch mit dem Vater des Kindes? Nein, alleine. Alleine? Als ich schwanger war, hat er mich verlassen. Ja. Und ist es so auffällig für dich, dass du seit der Geburt hat sich das so sehr verschlimmert? Ja, genau. Mhm. Hast du eine These, irgendwie eine Überlegung? Also ich weiß nicht, also das eine ist halt, dass ich wirklich diese Angst habe, dass ich ihm irgendwie schade durch mein Verhalten. Hm. Obwohl ich meine, wenn ich logisch denke, weiß ich, dass das, was ich mache, nicht gut ist. Ja, damit würdest du ihm langfristig natürlich schaden. Ja, ja. Ich habe auch so Angst davor, wenn er jetzt anfängt zu krabbeln und so. Ich weiß nicht, was das mit mir macht. So, ich habe Angst davor, wenn ich mir vorstelle, er krabbelt hier beim Boden und so. Und also es ist auch so, dass ich es überhaupt nicht ertragen kann, wenn jemand anders mein Kind anfasst. So. Also ich kann es überhaupt nicht ertragen. Geht das Ganze einher auch mit einem Putzzwang in der Wohnung? Also so ein paar Sachen, also ich muss oft wischen zum Beispiel und ja klar, wenn ich zum Beispiel Besuch hatte und der mein Besuch, also das geht mittlerweile auch gar nicht mehr, weil wenn mein Besuch irgendwas angefasst hat, habe ich das Gefühl, ich muss das wieder dann desinfizieren. Darf man dir, wenn ich dich besuchen würde, dürfte ich dir ganz normal die Hand geben oder wäre das dir eigentlich unangenehm? Ja, das ist mir eigentlich unangenehm, ja. Wer kommt überhaupt dich besuchen? Also ich versuche zu vermeiden, dass ich Besuch bekomme. Nun muss man, wenn man so ein kleines Kind hat, ja viele Sachen einkaufen. Babynahrung, Windeln und weiß ich was, keine Ahnung. Schaffst du das noch alleine oder hast du da irgendeine Hilfe? Also es wird immer öfter, dass ich es nicht schaffe. Es ist dann so, dass ich versuche, oh, ich zitter total, Entschuldigung. Macht nichts. Dass ich versuche, so Ausreden zu finden, dass meine Mama für mich einkauft, dann sage ich, ja, du kennst das ja mit dem Kind, so viel Arbeit und so, und dass sie mir dann was vorbeibringt oder eine Freundin. Das fällt mir total schwer. Wer weiß denn von dem Ausmaß deiner Zwangserkrankung? Keiner. Keiner? Auch die Mutter nicht? Nein, also klar, man kann so ein Stück erahnen, so ein Stück kriegen die auch mit, so dass ich mir so auf die Hände wasche oder so. Und sehen die das denn nicht schon an deinen Händen? Wir haben gerade darüber gesprochen. Ja, ich habe gesagt, das ist so nach der Schwangerschaft durch die Hormonumstellung und so. Ach so, das sind noch Ausreden, die funktionieren noch eine Weile, aber irgendwann nicht mehr. Mensch, Laura, ich appelliere wirklich, wirklich vehement jetzt an deine Vernunft, dass du was unternimmst. Ja, ich möchte ja so gerne. Weil ich möchte ja auch. Du musst das für dich und du vor allen Dingen, was heißt vor allen Dingen, du musst es für dich und du musst es für dein Kind tun, weil sonst züchtest du ein neurotisches Kind heran, wenn dieses Kind in einer solchen extremen Situation jetzt groß wird. Weil das ist nicht so einfach. Also ich habe ja auch schon bei vielen Therapeuten angerufen, es gibt ja keine Plätze. Aber was wichtig für mich ist jetzt zu erfahren, ist, du willst auf jeden Fall was unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Du bist auch bereit, jetzt unkonventionelle Wege zu gehen und dich mit der einen oder anderen Therapie auseinanderzusetzen. Ja. Würdest du machen? Also, was ich nicht so gerne möchte, wäre irgendwas Stationäres, weil ich möchte, also mein Kind ist so alles halt. Verstehe, ja gut, das ist auch verständlich. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so Modelle, dass du dein Kind mitnehmen kannst. Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt im Hintergrund herausbekommen. Meine Psychologin Elke hat das Gespräch mitgehört. Sie wird dich jetzt konkret beraten, was du in deiner Situation tun kannst und was du auch schnell tun könntest. Denn ich glaube, wenn du jetzt nicht aufpasst, verselbstständigt sich das Ganze so sehr, dass du in ein, zwei Jahren noch viel, viel, viel schwerer da rauskommst als jetzt ohnehin schon. Ja, also ich glaube, so lange wird es gar nicht dauern. Also es wird jeden Tag so viel schlimmer. Ja, es muss gravierend etwas geschehen. Ja. So, liebe Laura, jetzt legst du bitte auf und wirst von Elke, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay, danke schön. Und ich wünsche dir alles Gute und dass du schaffst. Und ich glaube, du wirst es schaffen, weil du immer dein Kind vor Augen hast. Und du musst für dein Kind eine gesunde Seele haben, damit das Kind auch eine gesunde Seele kriegt. Ja. Ne? Alles Gute wünsche ich dir. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Liebe Leute, unser Thema heißt, ich bin extrem. Folglich möchte ich sehr gerne mit Menschen sprechen, die das von sich aus sagen. Die Laura hat es ja gerade auch gesagt, in dem Sinne hat sie eine sehr extreme seelische Erkrankung. Aber ich meine es extrem auch in dem Sinne, dass jemand von euch sagt, ich bin extrem religiös, ich bin extrem geizig, ich bin extrem eifersüchtig, ich habe extreme politische Ansichten oder ich habe ein extremes Hobby. Das Hobby geht mir über alles und erst dann irgendwann kommen die Menschen. Und so weiter. Wenn auf euch dieser Satz passt, ich bin extrem und ihr hängt da noch ein Wort dran, dann könnt ihr gerne mit mir reden, wenn ihr das auch wollt. 0800 220 50 50. Simone ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Simone, was ist bei dir extrem? Ich rufe dich an, weil ich extrem übergewichtig bin und vor allen Dingen extrem motiviert daran, etwas zu ändern. Das klingt doch schon mal gut. Ja. Sag mir mal so deine Daten. Wie viel wiegst du? 204 Kilogramm. und ich bin 1,75 groß. Wenn du das in BMI umrechnest, bist du bei 66. Ja, das ist schon eine ganze, das ist schon eine Kante, ne? Ja, das ist schon eine ganze Menge. Mann, Mann. Das hat sich im Laufe meines Lebens so ergeben. Ich habe von klein auf eigentlich immer wieder zugenommen und bin jetzt mit 26 eben bei diesem Gewicht. Bei 204 Kilo. Das heißt, als Kind warst du auch pummelig eher. Ja, genau. Woran lag das? Hast du viel genascht? Ja, das ist einfach ein Stück weit Veranlagung, ein Stück weit guter Appetit innerhalb der Familie. Ich meine, als Kind kann man das noch nicht ganz so beeinflussen. Mhm. Später im Jugendalter natürlich und jetzt ist es natürlich vollkommen in meiner Verantwortung und ja. Wie sieht denn dein Essverhalten derzeit oder wie sah das so in den letzten Wochen und Monaten aus? Also es ist, was verputzt du so am Tag? Also es ist schon so, dass ich eine große Menge an Lebensmitteln zu mir nehme. Im Laufe des Tages gibt sich das eine dem anderen eigentlich die Hand. Ja. Es sind kaum Pausen dazwischen. Ich habe jetzt kein Extremessen, so dass ich meinen Kühlschrank leer futter und dann fühle ich mich schlecht. Aber du bist quasi immer am Essen. Ja, genau. Und auch immer hochkalorienhaltige Sachen, viel Süßes, Fettiges. Ja, genau. Chips. Genau. Ja, die deftige Kost ist eben die, die ich dann auch bevorzuge. Und also ja. Das kommt schon auch daher, genau. Nur das Frühstück. Was frühstückst du? Also ich studiere an der Hochschule, an der es morgens so ein Frühstückscafé gibt und die bieten Fladenbrote, Viertelfladenbrote an mit Käse belegt und anderen Dingen und ich nehme dann immer zwei von diesen Viertelkäsefladenbroten, die gut belegt sind und da gibt's dann Milchreis in der Box, die sind ungefähr 400-500 Gramm Milchreis mit Zimt und Zucker und die esse ich dann auch noch. Das ist morgens zwischen 8 und 10 und um 12 ist ja schon wieder die Mittagspause und nehme ich in der Regel auch mit. Ja. Mhm. Was studierst du? Ich studiere soziale Arbeit. Soziale Arbeit. Mhm. Genau. Und so an Getränken auch viel, so diesen ganzen Limo und Cola, Schlabberkram? Nee, das ja überhaupt nicht. Das sind rein, rein eigentlich das Essen. Das Essen. Wie ist es denn nachts? Gehst du nachts auch gerne mal zum Kühlschrank und isst noch? Das nicht? Nee. Also abends das ist dann irgendwann mal Schluss abends und dann gehst du schlafen. Ja, wobei ich nicht darauf achte, ob ich jetzt vorm Schlafengehen noch esse oder nicht. Ne? Also verstehe. Ja. So, 204 Kilo ist wirklich wahnsinnig viel, muss man so sagen. Ist das in der letzten Zeit noch angewachsen? Ja, das ist also von Juni bis jetzt sind es nochmal ein bisschen mehr als 10 Kilo gewesen. Ja. Was ich auch dokumentiert habe. Ich meine, ich habe jetzt auch ganz viele Versuche gestartet innerhalb der letzten Jahre, wenn nicht schon innerhalb des letzten Jahrzehnts, immer wieder mein Gewicht zu reduzieren. Mit Diäten oder? Ja, mit Diäten, mit Weight Watchers, mit Xenical, mit irgendwelchen Trinkdiäten wie Almased, mit Formulein L112, mit Überwachung durch den Arzt. Also das ist also das ganze Programm irgendwo. Ja, genau. Und das hat nicht geklappt. Nee, irgendwann kommt man dann einfach zu dem Punkt, dass man sagt, konservative Methoden reichen einfach nicht mehr, um Gewicht zu reduzieren. Und wenn man sich dann weitergehend informiert, kommt man dann zur Adipositas-Chirurgie und da bin ich im Moment. Ja, Eva, das vertiefen wir gleich noch. Ich habe noch eine Frage, ich die vergesse. Wenn du so durch die, du studierst an einer Hochschule, bist viel unter Leute, wie reagieren die Leute auf dich, die du nun sehr übergewichtig bist? Ja gut, das ist meistens ziemlich unterschiedlich, ne? Also die Leute, die mich jetzt kennen, die kommen mit mir ganz gut zurecht, weil ich eigentlich ein sehr offener und lebensfreudiger Mensch bin. Das merkt man mir an und deswegen ist das in den Kreisen, in denen man mich kennt, auch vollkommen in Ordnung. Ja. Problematisch wird das, wenn ich Leuten begegne und auf Leute treffe, die mich einfach nicht kennen. Mhm. Wenn ich an großen Menschenmengen vorbeigehe, bin ich natürlich ein sogenannter Eyecatcher und das ist dann nicht im Positiven, sondern im Negativen. Gibt es auch Äußerungen, dass man wirklich sehr despektierlich was zu dir sagt oder rüberruft? Ja. Was denn? Also der prägnanteste Spruch, der sich auch nie wieder ausschleichen wird aus dem deutschen Volk, ist, glaube ich, deutsche Panzer rollen wieder. Das hört man eigentlich überall. Das sagt man zu dir? Ja. Oh, das wird aber dann bin ich aufgewachsen. Das ist also mein Herz. Ich bin ja wirklich fassungslos. Das sagen Leute auf der Straße zu dir, deutsche Panzer rollen wieder, wenn du vorbeigehst. Das ist ja heftig. Da muss man aber wirklich ein dickes Fell auf der Seele haben, dass man das zur Seite schiebt. Wenn man, das entwickelt sich, hat sich über die Jahre entwickelt, ne? Also wenn man da immer wieder dasselbe hört. Das heißt, das kommt öfter vor. Bitte? Das kommt öfter vor, dass du diesen Spruch sogar gehört hast. Ja. Ja, das ist nicht der einzige Spruch. Das sind es gibt immer wieder Sprüche, die immer wieder auftauchen. Was denn noch? Ich kann dir jetzt konkret gar keinen anderen Spruch benennen. Also der ist einfach der ja, mir wirklich auch im Hinterkopf hängt. Ne? Bist du in einer Beziehung im Moment? Nee, bin ich nicht. Ist das ein Problem mit Männern? Wegen des Übergewichts? Ja, das ist generell schon ein Problem. Es ist einfach, das Schönheitsideal schreibt was anderes vor. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, ich fühle mich damit ja selber nicht wohl. Ne? Ja. Also es ist ja für mich selber eine Situation, mit der ich nicht zurechtkomme und mit der ich auch nicht zurechtkommen möchte. So, und jetzt kommen wir mal auf die Lösungen, die du jetzt im Visier hast. Nämlich chirurgische Eingriffe vornehmen zu lassen. Beschreib mal genau, was das ist. Also in der Adipositas-Chirurgie gibt es verschiedene Maßnahmen. Ich habe mich für den Magen-Bypass entschieden. Das bedeutet quasi, dass vom Magen oben nur noch ein Stück überbleibt. Dann wird der Magen da eingeschnitten. Der Dünndarm wird zu einem Stück abgeschnitten und dann wird der Rest vom Dünndarm hochgezogen und oben an das Magenstück angesetzt. Ja, genau. Mit Frauen, die so etwas haben machen lassen, habe ich einige Male schon hier gesprochen, die haben gute Erfolge erzielt. Ja, das ist unheimlich. Also ich habe mich im Internet in einem Portal angemeldet, Adipositas-Portal, und habe da auch mit Betroffenen gesprochen. Mhm. Sowohl diejenigen, die Operation haben machen lassen, als auch diejenigen, die da noch davor stehen. Und die Operation haben machen lassen, berichten eigentlich nur positiv. Ja. Klar, es gibt natürlich Sachen, die du beachten musst nach so einer Operation. Unbedingt, ja. Aber, und das Problem ist natürlich, dass du hinterher dann auch einige schönheitschirurgische Eingriffe vornehmen lassen musst, weil eben sehr viel Haut herunterhängt und die bildet sich eben nicht von alleine zurück. Genau. Mhm. Aber das bist du bereit, alles in Kauf zu nehmen, um halt die Funde. Was wäre denn dein Idealgewicht? Von 204 herunter auf? Ich würde gerne 70. 70? Ist natürlich ein weiter Weg dahin, aber durch diesen Magen-Bypass wäre es eben möglich, dahin zu kommen. Aber du klingst so entschlossen, das gefällt mir. Du klingst so. Ich muss, ne? Also ja. für mich ist das eine ganz sichere Kiste. Ich will das und Weil, bin mir da auch ganz sicher. Weil du dich selbst nicht wohlfühlst und wahrscheinlich darüber hinaus, das muss man ja immer sagen bei einem so hohen Gewicht, letztendlich wirst du über kurz oder lang auch gesundheitliche Probleme bekommen. Ja, habe ich. Hast du schon? Also ich habe orthopädische Schäden an Füßen und Rücken. Ah ja. Ich habe Diabetes, ich habe gynäkologische Schäden. Also es ist schon so, dass sich in meinem Körper viel durch das Übergewicht verändert und auch getan hat und eben auch kaputt gegangen. Also muss ganz dringend was passieren, sonst hast du keine hohe Lebenserwartung. Diese Situation, in der ich mich befinde, ist eigentlich für mich lebensgefährlich. Und ich bin einfach über den Punkt hinaus, an dem konservative Gewichtsreduktionsprogramme greifen. Es ist einfach jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo auch die Ärzte ganz klar sagen, ich würde das nie wieder schaffen, von diesem Gewicht ohne eine chirurgische Maßnahme runterzukommen. Wann ist die angedacht? Wann soll das geschehen? Wenn ich das wüsste, Domian, das ist das Problem ist, dass die Krankenkasse ich habe einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt und dieser Antrag muss erstmal bewilligt werden. Wenn dieser Antrag nicht bewilligt wird, zieht sich das über Jahre hinweg. Oh, das ist natürlich übel. Was für mich wieder fatal wäre, denn wenn ich mein Studium abschließe, werde ich in meinem Beruf, den ich jetzt lerne, also in den ich jetzt studiere, niemals eine Anstellung kriegen. Mit 204 Kilo kommt man in der sozialen Arbeit nirgendwo hin. Läuft dieser Antrag denn schon im Moment? Ja, der läuft. Der läuft. Das heißt, allerdings rechne ich erstmal damit, dass der abgelehnt wird, so wie das eigentlich meistens ist, dass die erstmal abgelehnt werden und dass man dann in Widerspruch gehen muss. Aber ich bin auch bereit, fünfmal in den Widerspruch zu gehen und ich bin vor allen Dingen bereit zu klagen. Ne? Also, das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Also du hast auch wirklich eine sehr, sehr vitale Ausstrahlung, muss ich dir sagen, von der Stimme her. Und ich bin da guter Hoffnung, dass du es schaffen wirst. Wirklich. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch jetzt eine Leidensgrenze erreicht, wo dir auch gar nichts anderes mehr übrig bleibt, ne? Ja, genau. Das andere würde ein sich aufgeben bedeuten. Und darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust. Kann ich gut verstehen. Du bist 26 Jahre erst alt und willst in deinen Beruf reingehen und willst privat sicher noch viele Sachen erleben und machen. Ja, klar. Und da musst du dir eine gesunde Grundlage verschaffen. Ja, genau. Also ich glaube, Simone, das sage ich dir erstmal so, ich glaube, dass du vielen übergewichtigen Menschen durch die Art, wie du das angegangen oder wie du darüber sprichst und wie du das angehst, Mut machst, glaube ich. Finde ich gut. Ich hoffe das. Also das ist eigentlich, also mit ein Grund einfach, dass ich mich bei dir gemeldet habe, dass ich sage, man muss sich dann nicht von einer Ablehnung abhängig machen, die die Krankenkasse ausspricht. Ja. Man muss sich nicht aufgeben oder sich hinter irgendetwas verstecken. Es ist einfach wichtig und für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass man seinen Lebenswillen und seine Lebensfreude nicht aufgibt, weil man übergewichtig ist. Ne? So, und ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück. Und vor allen Dingen, dass die Sache schnell passiert und du dann auch zügig an dein Ziel, an die 70 Kilo kommst. Ich danke dir. Simone, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin extrem und ich möchte gerne mit Menschen reden, die genau das von sich sagen. Ich bin extrem. Vielleicht auch, ich bin extrem talentiert. Vielleicht, in welcher Richtung auch immer. 0800 220 50 50 und unsere Mailadresse domian@wdr. Die Edith, 38. Hallo Edith. Hallo, grüß dich. Ja. Ich wollte erstmal noch, bevor es losgeht mit dem Extremismus, wollte ich nochmal schnell eine kurze Sache. Weißt du noch, gestern hat doch die Claudia angerufen, ne? Ja, mit dem Mann. Da habe ich die ganze Nacht drüber nachgedacht. Und ich finde, sie sollte vielleicht mit der Frau sprechen und sich da gar nicht so in den Vordergrund drängen und einfach ihr die Hilfe anbieten. Ob sie da nicht ein bisschen helfen kann, irgendwie den Mann zu betreuen, weil der ja auch wichtig ist. Weißt? Ja. Wir lassen es mal einfach so stehen, in der Hoffnung, dass Claudia dazu gehört hat. Ich erzähle jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal. Haben wir so ein bisschen viel Zeit verloren. Aber danke für deinen Hinweis diesbezüglich. Jetzt aber zu unserem Thema, ich bin extrem. Ja, also ich mache also viel Sport. Ich bin mit 17 Jahren schwer krank geworden mit einer Gehirnblutung und habe, kann ich fast sagen, also 9 Jahre fast im Krankenhaus nur an Schläuchen gelegen. Stopp. 9 Jahre? Ja. Du hast 9 Jahre im Krankenhaus gelegen? Ja, also fast. Ich war immer dann mal so 2-3 Monate zu Hause, bis ich die nächste Infektion durch Katheter hatte und bin wieder reingekommen. Also ich hatte einen Schlauch im Magen, um Magensekret abzusaugen. Ja. Ich hatte mehrere Schläuche in der inneren Hohlwehr, also im Portsystem, wo wir Katheter, weißt du, wo die ganze Ernährungsinfusion reinlief. Ich glaube, Edith, du musst eine Nummer runterfahren. Bin ich zu schnell? Ja, ein bisschen schon, glaube ich. Okay. Ich versuche langsam. Aber also, ich meine, neun Monate, das ist natürlich lebensprägend, wenn man, ja, das ist ja unglaublich, wenn man 9 Jahre im Krankenhaus lag, aufgrund einer so schweren Erkrankung. Ja, und ich hatte noch Sauerstoff und, also wie gesagt, Blasenfunktion ist ja auch nicht mehr da, wenn man im Rollstuhl sitzt. Also zusätzlich natürlich noch im Rollstuhl. Ja. Und also da habe ich dann irgendwann gemerkt, also ich, wie gesagt, lag ja nur zu Hause rum und so, bin wahnsinnig mager gewesen, so oft, ich weiß nicht, ich bin so 1,73 und vielleicht war ich so 40 Kilo oder so, aber wirklich ganz knochig. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, ja, Pflegedienst kam 3-4 Mal am Tag, es ging immer nur rein und raus und irgendwie habe ich gedacht, so kannst du irgendwie nicht weitermachen. Mhm. Die haben auch gesagt, also dass sie warten im Grunde aufs Ende, also der Hospizdienst kam schon zur Tür herein. Ehrlich? Und dann, ja, aber dann habe ich irgendwie gedacht, so, ich muss irgendwie leben. Es geht nicht anders. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Kurve kriegst. Ja, du erzählst mir die Geschichte einer sehr, sehr schwer kranken Frau, die fast schon stirbt. Und am Anfang, gerade fing unser Gespräch an, ich bin eine extreme Sportlerin. Ich treibe extrem viel Sport. Nun bin ich gespannt. Genau, pass auf. Ich habe dann angefangen zuerst mit Aikido und habe dann darüber... Aikido ist erklär's nochmal kurz. Also das ist so ein Kampfsport, wo man, dann sagen wir mal, das ist eigentlich auch eine Lebensauffassung, aber eigentlich ist es ein Training, wo keiner als Verlierer hervorgeht. Also beide sind Gewinner anschließend. Ja. Also man besiegt sich nicht oder so. Man leitet Kräfte um, sage ich jetzt mal so. Ja, aber wie konntest du das denn machen? Ach, im Rollstuhl? Ja, das habe ich im Rollstuhl gemacht. Ich habe die Katheter, die kann ich, also ich habe so ein System, da kann man die Nadel abziehen. Und die Morphiumpumpe, die habe ich irgendwann, also umgestellt habe ich das auf Pflaster. Mhm. Und somit war ich ja erstmal, in dem Moment unversehrt. Also Kathetern tue ich natürlich 5-6 Mal am Tag. Dann Nach wie vor noch? Ja, sicher. Aber dieses Aikido, ist das, wenn man schon mal so etwas vergeistigte Menschen in Parkanlagen sieht, die dann immer... Nee, das ist Tai Chi. Das ist ja ein bisschen lustig. Okay. Da sind immer so Leute, die so durch die Gegend fliegen, die Rollen machen. Aber dabei bleibt es nicht. Ich habe dann angefangen, Rennrollstuhl zu fahren. Und darum geht es mir eigentlich. Weißt du, da habe ich dann so ein bisschen Kondition aufgebaut. Und dann habe ich immer so ein Prospekt gesehen, wo so ein Rennrollstuhl drin ist. Weißt und das ginge. Das hat, die Kondition hattest du im Oberkörper? War ein ganz langer Weg. Aber ich habe inzwischen habe ich mehrere Marathoners gewonnen. Ich bin Agavemeisterin geworden. Was ist denn das nun schon wieder? Ach, im Marathon. Nee, Marathon weiß ich, aber Agavemeisterin? An der Agave. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, verstehe. Ja, und bin, also habe mehrere Halbmarathons gewonnen, bin immer unter den ersten. Stopp, obwohl, Marathon ja, mit dem Rollstuhl, oder? Ja, ja, ja. Ja, mit dem Rollstuhl. Und, Mensch, du bist aber ein Energiebündel, das ist ja, ja unglaublich. Aber nicht zu vergessen mit dem Handbike, nicht, wo die Kurbeln dran sind oder eine Übersetzung, das ist ein Unterschied. Bild, ich muss dich immer ein bisschen bremsen, sonst kriege ich das gar nicht alles mit, was du mir erzählst. Ist das übrigens eine Folge deiner Erkrankung, dass du so schnell sprichst? Oder warst du immer früher auch schon so? Ich glaube, ich bin so. Du bist so, okay. Wie hat sich denn der Gesundheitszustand jetzt stabilisiert oder entwickelt heute? Also das ist so, das kann man ganz genau sagen, ich bin 3 Stunden am Tag fähig, irgendwas zu tun. Hm. Und eigentlich nicht mehr. Und da muss ich immer genauso abpassen, die 3 Stunden, wo ich dann trainiere, weißt du, und noch ein bisschen im Wald, ich gucke auch so gerne Vögel an und Tiere. Und das gucke ich dann immer und den Rest muss ich eben... Und dann musst du ins Bett gehen. Ja, ja. Und dann musst du dich hinlegen. Auf Sofa liegen, weißt du so. Das heißt, du bist querschnittsgelähmt? Ja. Du hast einen Blasenkatheter? Ja, aber das mache ich immer, also da lasse ich nicht drinnen, das mache ich dann immer, wenn es krass voll ist, weißt du, leer. Ach so. Intermittierend, sagt man das. Mhm. Der Oberkörper ist dann wieder ganz in Ordnung, oder? Nee, der ist erstmal ziemlich vernarrt von diesen ganzen Systemen, die ich da dran hatte, und ich bin ziemlich hoch. Also ich habe die eine Lunge, funktioniert nicht mehr, und ich muss zum Beispiel nachts immer Sauerstoff dann dazu führen, aber ich habe 2 Arme. Und man zieht ja beim Rennrollstuhlfahren Handschuhe an und die Handschuhe werden quasi verklettet, so dass man eine Faust hat, weißt du? Und dann macht man den mit dem Daumen, den macht man raus, bringt den an den Greifreifen ran und drückt die Faust dann rein und zieht sie hinten wieder raus aus dem Reifen. Da braucht man Jahre, um das gut zu machen. Ich bin völlig beeindruckt, Edith. Du bist ja ein Held. Ja, na ja. Ja, wirklich. Also du bist so schwer krank gewesen und bist immer noch schwer krank und hast so eine unglaubliche Energie und meisterst auf diese Art und Weise dein Schicksal. Das ist ja atemberaubend. Ja, das ist atemberaubend, weil es ist wirklich schwer. Weil deine Lunge, die halbe Lunge ist kaputt und du fährst Marathon mit dem Rollstuhl. Ja, das Problem ist... Und gehst dann wahrscheinlich direkt an Sauerstoffgerät danach. Ja, aber ich teile mir das auch gut ein. Es ist nicht so, dass ich jetzt 5, 6, 7 im Jahr mache. Ich gucke, dass ich 3 mache, dass ich mein Gesundheits auch immer wieder ein bisschen Energie bekomme. Ne? Ja, ja. Und es ist auch so, ich muss sagen, in Deutschland ist ja Behindertensport wirklich ein ganz, ganz unrühmliches Thema. Ne? Mhm. Also in der Schweiz zum Beispiel, ein Kollege, nach dem haben sie eine Straße benannt, der fährt immer das neueste Material. Ja. Und ich habe einen ganz klapprigen, der ist mir nicht mal angepasst, der Rollstuhl, den habe ich irgendwie mal gebraucht gekriegt von jemandem. Ja. Da fahre ich mir immer die ganzen Hintern wund, weißt du, weil mir alles aufgeht und habe auch keine Carbonreifen. Und das Schlimme ist, also gibt es 2 Probleme, und zwar eigentlich fährt man ja in 3 Klassen, weißt du, bei den Männern. Mhm. Die einen, die haben zum Beispiel nur eine Amputation, weißt du, und die sind ja obenrum ganz gesund. Mhm. Und die fahren natürlich T3, T4. Und dann gibt es Leute, die haben einen ziemlich einen etwas höheren Querschnitt, ich sag jetzt mal bis zur Brust, ne? Und die fahren also dann eine Klasse T2. Und dann gibt es noch T1, das sind die Leute, die keine Handfunktion haben und die einen ziemlich hohen Querschnitt haben. Und es ist so, dass bei den Frauen immer zu wenig Teilnehmerinnen sind, dass ich immer mit den ganzen Gesunden zusammenfahre. Ach so, da ist die Konkurrenz ganz anders dann. Dass die ganz, ganz anders. Ja, und dazu kommt noch, dass die viel bessere Rollstühle haben, also international. Das ist wirklich, die sagen immer, Gott, das Armenhaus kommt. Ne? Ich finde das nicht als Unhöflichkeit, wenn ich so unterbreche, aber ich finde dich wirklich so interessant, dass ich eigentlich noch ein paar andere Sachen von dir erfahren möchte. Du bist jetzt 38 Jahre alt, hast 9 Jahre mehr oder weniger im Krankenhaus gelegen, bist eine schwerstkranke Frau. Ja. Was machst du sonst den Tag über, wenn du kannst 3 Stunden dich mit deinem Körper beschäftigen? Ich lese ganz viel und ich habe so ein Vogelhaus mir gebaut, so ein Jugendstil-Vogelhaus, und da fütter ich natürlich die Vögel und die kommen immer, da freue ich mich halt tot, die zeichne ich auch und so, nicht? Sowas mache ich, ne? Und mein Leben ist eigentlich nur zu bewältigen, weil ich ein Auto habe. Ach so, du kannst Auto fahren. Ja, ja, ja. Das ist super. Weißt du, den Sport, den kannst du ohne Auto nicht machen. Stimmt, hast recht. Der Rollstuhl, den musst du hinten rein. Da ist natürlich das Autofahren, auch wenn man eine Behinderung hat, was Wunderbares, ne? Man kommt raus, man kann spazieren fahren. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Das glaube ich. Ja, das ist das Wichtigste. Hast du Freunde? Ja, ja, ja. Ja. Also, erstmal über den Sport natürlich. Ja, ja, klar, ja, ja. Das heißt, du bist kein Kind von Traurigkeit. Nee. Du hast Besuch und du fährst auch Leute besuchen, das geht. Ja, das geht. Also so, wenn mein Auto jetzt auch wieder fährt, also es ist im Moment leider in der Werkstatt, das ist eine ganz unrühmliche Geschichte, aber sobald es wieder fährt, bin ich auch wieder schön unterwegs. Was ist denn so Thema Schmerzen? Hast du immer Schmerzen? Ah ja, ich habe viel Schmerzen, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo der Sport unheimlich hilft. Weißt du, es ist ja auch so beim Marathon, da musst du ja über die Strecke gehen und du musst ja auch in deine Grenzen gehen, da tut einem schon mal was weh. Und es tut einem manchmal auch ganz schön doll weh. Und da musst du aber irgendwie, du musst über die Strecke und am besten ist es, du machst es mit Leuten zusammen. Das ist meine schönste Erfahrung mal gewesen in Italien, dass ich mal mit einem zusammengefahren bin. Es war viel schöner als jede Bestzeit, mit dem Mann zusammenzufahren und ihm nachher den Vortritt zu geben. Das war das Schönste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Weißt du, würdest du sagen, dass dieses extreme sportliche Engagement, was du an den Tag gelegt hast, dass das ein Teil deiner Therapie ist? Erstens das und ich glaube, es hat mein Leben gerettet, das sage ich dir. Ja. Weil ich dadurch tiefer atme, das muss ich einmal sagen. Mhm. Und dann ist es ja auch so, guck mal, ich habe dadurch extreme Kraftzuwachs in den Armen gehabt. Guck mal, früher, da konnte ich mich allein überhaupt nicht umsetzen. Mhm. Ging gar nicht. Ich hatte eine Sitzschale, hinten so ein Ding dran. Im Elektrorollstuhl bin ich nur durch die Gegend gefahren. Ja. Und jetzt fährt der Marathon. Ja, ja, weißt du, und hab mich damit auch von der Technik total abhängig gemacht. Und starke Arme, kannst du dich auch mal selber umsetzen, weißt du? Das ist natürlich super. Also noch eine persönliche Frage noch, wie sieht's aus so mit Partnerschaft? Och, ich habe da schon mal ein sportliches Männlein kennengelernt, also bin ich auch sehr mit verbunden, aber ich muss ja ein bisschen meine Kräfte einteilen und... Verstehe. Ja. Aber du bist eine rundherum zufriedene Frau. Doch, kann man so sagen. Trotz aller Handicaps und... Du hast deinen Weg du hast das Beste draus gemacht, so kann man das wirklich sagen. Ich sag so, das Beste draus gemacht. Also ich meine, was noch schöner wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Preise noch vielleicht ein bisschen gerechter wären. Das, weißt du, zum Beispiel, wenn ich Halbmarathon gewinne, kriege ich 2 Handtücher. Ja, das ist wirklich, andere kriegen 5.000, 6.000. Ja, da hast du wirklich recht. Du musst ja mal überlegen, der ganze Aufwand, wenn ich jetzt einen neuen Rennrollstuhl mal angepasst hätte, das würden 5.000 Euro haben, das soll ich nicht hernehmen als Rentnerin mit 300 Euro. Weißt du, was ich meine? Das geht nicht. Ne? Edith, ich finde das super, dass du mich angerufen hast und ich bin sicher, dass alle Zuschauer, alle Zuhörer großen Respekt vor dir haben und denken, das ist eine tolle Frau. Mach bloß weiter so und bleib so, wie du bist. Und ich hoffe, dass andere auch ein bisschen rauskommen aus diesem Löchlein, ne? Und auch was tun. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, viel auch. Erfolg. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt, ich bin extrem. Ich möchte mit Leuten reden, die in irgendeiner Weise extrem drauf sind. Sabine ist so eine Frau wahrscheinlich. Sie hat sich gemeldet, 41 Jahre alt. Hallo Sabine. Hallo Domian. Sabine, guten Morgen. Hallo. Ja. Du bist extrem. Ja, genau, extrem eifersüchtig. Oh. Ja, und das ist bei mir wirklich sehr, sehr gravierend. Und ich hatte es in meinen vorherigen Beziehungen eigentlich noch nicht so stark gehabt, wie ich es jetzt habe. Wie lange bist du denn in deiner jetzigen Beziehung? 2,5 Jahre, aber ich merke, dass ich richtig daran zugrunde gehe. Also mir geht es überhaupt nicht gut und das ist halt so mein Partner. Das ist halt ein Mensch, der halt sehr in der Öffentlichkeit steht und sehr viele Bekannte hat und wo auch sehr viele Frauen dabei sind. Ja. Und, ich damit überhaupt nicht umgehen kann, weil er halt sehr offen ist, ja. Ja. Und das geht halt so weit bei mir schon, wenn ich bei ihm zu Hause bin und er halt mal kurz weg ist, dass ich ans Handy dran gehe und halt da nach Nummern suche. Oh, das geht natürlich nicht. Ja. Du sagst, er steht sehr in der Öffentlichkeit. Was heißt das? Ist es ein Schauspieler, ein Politiker? Nee, das nicht, aber er will sich mehr präsentieren. Ach so. Präsentieren, will halt immer gut ankommen und das besonders bei Frauen auch. Ach so, er ist so in dem Bereich, wo er... agiert und wo ihr lebt, da ist er schon bekannt, da kennt man ihn. Ja, er kennt also wahnsinnig viele Leute, ja. Wie alt ist er? Er ist 53. 53. Hat er dir denn, abgesehen davon, dass er sehr beachtet wird von der Damenwelt, hat er dir Anlass schon gegeben, eifersüchtig zu sein? Hat er irgendwie mal was Krummes gemacht? Also was Krummes, ich weiß es nicht. Also es ist halt immer so, weil wir halt auch sehr oft getrennt sind durch die Eifersucht. Also ich sage mal getrennt, also wir sind ein paar Tage, wo wir dann gar nichts voneinander hören. Und dass er dann hingeht und im Internet auf einer bestimmten Seite, ich weiß nicht, ob ich sagen kann. Nee, musst du nicht unbedingt. Nee. Irgendeine Sexseite oder was? Nee, keine Sexseite. Nein, das ist es nicht. Und da kennt er halt wahnsinnig viele Leute und an Frauen halt eben. Und Ach so. Dann geht er halt... Ja, dann geht er halt eben hin und schreibt dann mit den Frauen halt eben, die er auch schon kennt. Und trifft er sich mit denen auch? Ich weiß nicht, ob schon so weit gekommen ist. Also ich habe das einmal gelesen in der Nachricht halt eben, da hat er mit einer Frau geschrieben, die er da kennengelernt hat. Und okay, das ist natürlich schon, da würde ich auch hellhörig an der Stelle. Frage ist jetzt, ist das vielleicht eine Reaktion seinerseits auf deine übertriebene Eifersucht? Oder war der Knabe schon immer so und du bist berechtigt eifersüchtig? Also ich weiß von seinen vorherigen Beziehungen, dass er da eigentlich immer fremdgegangen ist. Aber du hast ihn bisher noch kein einziges Mal überführen können, dass er es getan hat? Nein, das habe ich nicht. Nein, ich habe halt nur immer rauslesen können, dass er sich mit dieser Frau halt eben auch schon treffen wollte. Und er hat aber gesagt, er hätte es noch nicht getan, weil er dann wieder zu mir zurückgekehrt ist. Aber ich sehe das halt so, es kann nicht sein, dass er halt eben hingeht, wenn wir nur ein paar Tage dann getrennt sind, obwohl er weiß, dass es keine Trennung ist, dass wir halt so wieder zusammenkommen. Wie, ja. Wie äußert sich denn deine Eifersucht? Du hast im Handy nachgeguckt. Was machst du? Da habe ich auch schon Nummern gefunden, so ist es nicht, ja. Also dann hat er da von dieser einen Frau die Nummer auch schon im Handy gehabt und er hat auch schon zugegeben, dass er mit ihr telefoniert hat. Okay, meine Frage war, wie äußert sich deine Eifersucht? Wirst du hysterisch, schreist du ihn an, wirfst du seinen Laptop aus dem Fenster oder was machst du? Also wenn ich was getrunken habe, dann werde ich aggressiv und das kenne ich von mir auch nicht. Also wenn ich was getrunken habe, wenn wir weggehen zusammen und ich trinke halt eben was, ja, dann bin ich eigentlich immer normalerweise ein lustiger Typ, weil das schlägt bei mir in Aggression mittlerweile um. Das heißt, das gab auch schon heftige aggressive Sachen zwischen euch beiden? Ja. Die Frage ist natürlich jetzt für mich so als neutralen Zuhörer, irgendwie glaube ich, dass du da schon etwas übertrieben gepolt bist. Andererseits ist er offensichtlich auch kein Kind von Traurigkeit und gibt dir auch noch Anlass, das dann noch wieder mehr auflodern zu lassen. Ne? Also sind beide irgendwie ein bisschen schuld, glaube ich jetzt. Das ist mein erster Eindruck. Ja, er macht halt eben alles weiter. Das ist so sein Ding. Ja, er sagt halt immer, da ist doch nichts Schlimmes dran. Das ist sein Standardsatz. Es ist doch nichts Schlimmes dran. Die Frage ist nur, Sabine, wie lange hält diese Beziehung, die du mit diesem Mann hast, stand? Wie lange hält die das aus? Wie lange hält er auch deine Eifersucht aus? Ja, das ist ja immer wieder so, dass wir eigentlich immer wieder zusammenkommen. Ich denke, wir wollen eigentlich beide gar nicht mehr so wirklich. Ja, aber wir können es voneinander nicht lösen. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum, kann ich nicht sagen. Ja, aber zweieinhalb Jahre ist ja nur auch schon eine ganz schöne Zeit. Gab es die Überlegung, mal zusammenzuziehen? Bis jetzt noch nicht, nein. Bist du denn noch groß verliebt in den Mann? Oder bist du denn noch groß in ihn verliebt oder willst du ihn einfach nur haben? Also, ich denke schon, dass es Liebe ist, ja. Aber durch meine Eifersucht, ja, kann ich es auch gar nicht genau sagen, ob es noch Liebe ist, ja. Warst du denn früher auch schon immer ein eifersüchtiger Typ? Nee, so extrem noch nie. Ja. Also gibt er dir schon Anlass dafür, ne? Ja, er gibt mir schon den Anlass, ja, weil immer irgendwelche Frauen im Spiel sind. Sei es die Ex-Frauen, sei es die neue Frauen, die er kennengelernt hat, ja. Und das kann einfach nicht sein. Er zündet dann das Feuer alles noch höher, ja, und hört einfach nicht auf damit. Schwierige Sache von außen ist in deinem Fall zu beurteilen. Ich kann dir nur sagen, dass du dich scharf beobachten musst, denn ein zu eifersüchtiger Mensch geht dem anderen irgendwann sowas von auf die Nerven, dass man geht, dass man alles kaputt macht. Andererseits, finde ich, könntest du auch ruhig ein bisschen straffer mit ihm umgehen, dass er sich dann nicht da in irgendwelchen Chats oder was er da immer macht, sich rumtreibt. Das ist auch gerade kein Kompliment für dich. Nein, das Problem ist ja, ich habe ihm schon öfters gesagt, dann geh doch einfach da raus, ja. Und das macht er einfach nicht. Und er geht immer nur dann da rein, wenn ich nicht da bin. So, da musst du irgendwann eine Entscheidung treffen. Mache ich dieses Theater noch mit oder mache ich es nicht mehr mit? Ne? Und da ist die Frage, wie wichtig ist mir dieser Mensch und dieser Mann? Ja, weil ich das von seiner Seite her aus gar nichts. Wie von seiner Seite? Von seiner Seite her aus, ja, darf ich überhaupt nichts machen. Ich kenne ja auch Leute oder Männer. Ach so. Er nimmt sich das, das typische Pascha-Verhalten, ne? Er nimmt sich das raus und du Armes darfst nichts machen. Ich darf nichts, genau. Sabine, darfst du nicht mit dir machen lassen, finde ich. Da musst du jetzt irgendwie so einen Mittelweg finden, dass du deine Achtung da auch behältst. Vor allen Dingen darfst du aber auch nicht zu hysterisch sein in Sachen Eifersucht. Ne? Ja, aber ich kann das nicht kontrollieren. Das geht nicht mehr. Ich kann es nicht kontrollieren und das macht mich kaputt. Das macht mich total. Ich glaube ja eher, dass diese Beziehung ein bisschen wackelig ist, in der ihr da drin steckt. Das klingt mir alles so. Das ist die Frage, dass ihr euch mal im Klaren darüber sein müsstet, was wollen wir voneinander, was empfinden wir noch füreinander? Wollen wir wirklich und wollen wir radikal oder wäre es besser, sich zu trennen? Du. Aber ich bin halt eben auch ein ziemlich schwacher Mensch, ja. Und ich habe halt da auch schon meine Probleme, ja, mich dann von irgendwie vom Partner auch zu lösen, ja. Das ist bei mir halt ein bisschen. Wäre so ein, sagen wir mal, ein, zwei Sitzungen bei einer Partnerberatung, wäre das eine Möglichkeit? Ja gut, das haben wir auch schon besprochen, aber irgendwie kommt das jetzt zustande. Also er kümmert sich da auch nicht drum, ja. Und dann solltest du dich drum kümmern. Ich werde dir erstmal eine oder zwei Adressen an die Hand geben, hier aus meinem Hintergrund. Ich vermute mal, dass du aus Hessen kommst, ne? Das höre ich so ein bisschen an der Stimme. Ja. Eine Frankfurterin? Nee, Limburg. Eine Limburgerin. Genau, ja. Sabine, dann würden wir dich jetzt gleich mal anrufen und dir in Limburg, in der Nähe von Limburg, eine Beratungsstelle geben. Ja, das wäre super. Einverstanden? Ja. So machen wir es. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Und Michael ist hier. Michael ist 40. Hallo, Michael. Ja, hallo, Jung. Hallo, Michael. Jung, ja. Ja, das ist schon okay. Entschuldigung, ja. Ich bin extrem, sagst du. Ja, pass auf, mein Problem ist folgendes. Ich habe so einen ziemlichen Ordnungsfimmel. Mhm. Was heißt das? Bezogen auf was? Bezogen auf Ordnung in der Wohnung. Ein Aufräumfimmel? Nein. Nein? Genau diesen nicht. Sondern es muss alles da liegen, wo es hingehört. Ach so, es kann ganz unordentlich sein, aber der Stift kann muss... Staub sein, überall. Aber der Stift muss da liegen, wo er immer liegt. Aber der Stift, der muss auf der Stelle liegen. Wehe, er liegt auf der anderen Stelle. Genau. Dann wirst du ein bisschen wibbelig. Ja, ich habe das... Also bei mir muss da alles erstmal geometrisch ausgerichtet sein. Das ist das Wichtigste. Erklär mal ein bisschen besser. In der ganzen Wohnung. Ja. Also meine Möbel etc., selbst Wandmalerei, ja, ist geometrisch ausgerichtet. Also sprich waagerecht, diagonal, senkrecht. Also wenn du da Malerei an der Wand hast. Also Kreise oder so würden bei mir ja nicht rankommen. Ach so. Dann auf dem Tisch und so, ne, auf dem Computertisch. Es muss alles im geometrischen Sinne stehen. Aber auf dem Tisch können dann schon runde Sachen stehen. Ja, okay. Das dürfen sie da stehen, ja. Aber die müssen dann halt auf einem bestimmten Fleck stehen. Ja. Ich versuche gerade Kino im Kopf zu machen, wie das so bei dir in der Wohnung aussieht. Das heißt, wie groß ist deine Wohnung? Na, so 42 Quadratmeter. Ist ein so ein Apartment? Nee, ist anderthalb. Anderthalb, okay. Das heißt, überall in den 42 Quadratmetern ist das so konzipiert, sag ich mal. Dass es geometrisch ausgerichtet ist. Auch im Badezimmer? Auch im Badezimmer, ja. Also ich könnte dir jetzt kein schönes Bild schenken, wo, ja, meinetwegen ein Clownsgesicht gemalt ist. Gut, jetzt vom Geschmack her abgesehen. Abgesehen vom Geschmack mal. Ja, das Gesicht ist ja rund. Mit einer Sonne, mit einer schönen Sonne. Ja doch, das würde eventuell reinpassen, ja. Aber ich meine, ich habe ja auch Bilder an der Wand. Ja. Ist ja nicht so, dass ich die nicht habe. Ja. Aber die Bilder sind im viereckigen Rahmen. Also ein runder Rahmen wäre nicht möglich, ne? Nee, also ohne Rahmen wäre nicht möglich. Nee, ein runder Rahmen wäre nicht möglich. Ein runder Rahmen wäre gar nicht möglich. Was wäre denn, wenn ich über Nacht in deiner Wohnung einen runden Rahmen aufhängen würde und du kämst dann in dein Zimmer oder über Tag, wenn du mal draußen wärst, du kämst dann rein, was wäre das für ein Gefühl? Würde mich stören, würde ich rausschmeißen. Beschreib dieses Stören mal ein bisschen näher. Kann ich ganz einfach beschreiben. Ein Bekannter von mir hatte eine achteckige Uhr. Und so eine habe ich nie im Laden gesehen. Und ich habe immer gesagt, ich sah die Uhr, die luchse ich dir ab. Ja, heute habe ich die Uhr. Weil es muss eckig sein. Ja, das war noch nicht die Erklärung, was in dir vorgeht, wenn du das runde Bild an der Wand siehst. Nee, das stört mich. Das Runde, das passt nicht. Ist das unangenehm für dich, richtig? Ja. Körperlich unangenehm? Ja. Widerlich ja. Quasi so, sogar? Na, widerlich würde ich das nicht mal bezeichnen. Ich würde sagen, das stört mich. Es stört aber so massiv. Stört, dass ich es rausnehmen würde. Ich würde da versuchen, da draußen ein Viereck zu machen. Ja. Oder wie sehe ich ein Achteck oder so. Ja. Je nachdem, wie groß das Bild ist. Die verschiedenen Gegenstände, die bei dir so rumliegen, ich würde wahrscheinlich, wenn ich in die Wohnung käme, denken, auch die liegen zufällig da rum, aber du hast die ja, die liegen ja immer dann so. Die liegen alle genau da. Und wenn jetzt, auch damals, wo ich mit einer Partnerin zusammen war, wenn die was weggeräumt hat. Warst du Ganz wild. Habe ich mich, na wild war ich nicht, aber ich habe mich geärgert. Ja. Weil ich musste das jetzt wieder suchen. Du fühlst dich erst wohl, wenn das alles wieder so ist, wie du es dir... Es muss auf dem Platz stehen, wo ich es hingestellt habe. 40 Jahre, bist du alt? Ja. Wie lange hast du das schon? Ich sag mal, seit 10 Jahren ist es mir aufgefallen. Und hat sich dann wahrscheinlich immer mehr intensiviert, ne? Ich denke mal, weil ich hatte auch eine Umschulung und da hat man mich als Pingel bezeichnet. Mhm. Weil in der Umschulung selbst konnten wir unser Zeug da lassen. Und wenn ich morgens gekommen bin, und da war ja dann die Putzfrau zwischendurch und sowas, ich habe sofort gesagt, ich sage hier, an meinem Tisch war einer dran. Was machst du beruflich? Ja, ursprünglich bin ich Elektriker. Und jetzt? Und zur Zeit? Ja, jetzt bin ich leider gesundheitlich, deswegen arbeitslos. Deswegen, wegen also dieser Sache bist du... Nee, weil ich auf dem Bau nicht mehr arbeiten darf. Ach so. Mhm. Wie ist das denn, wenn du beispielsweise mal jemanden besuchst oder in ein Hotelzimmer kommst? Ja, das hatte ich euren Kollegen schon gesagt. Unten im Zeitungsladen. Wenn ich da reinkomme und die Leute ihre Lottoscheine ausfüllen, dann sieht es manchmal ein bisschen wüst aus da. Und wenn die dann weg sind, und ich kenne die Leute vom Zeitungsladen. Der ist bei dir im Haus, oder wie? Naja, um der Ecke. Um der Ecke, ja, okay. Und dann trinkt er ab und zu mal eine Selta und dann, und wenn die dann weg sind, dann räume ich da auf. Dann räumst du da auf? Jo. Freut sich der, freut sich der? Freuen sich? So, damit ich wieder Ordnung mache? Nun klingt das im ersten Moment so ein bisschen kurios und witzig. Ist es aber eigentlich nicht. Ja, ne? Aber ich will wissen, woran das liegt, ja. Würdest du, also ich würde jetzt so laienhaft auch so spontan sagen, das ist auch eine Art der Zwangserkrankung. Würdest du dem zustimmen? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, das kann ja nur so sein, also. Also so wie die Anruferin vorhin, die Laura, die sich wahnsinnig viel wäscht am Tag. Ja, das habe ich mitgekriegt. So, ja. So ist es sie muss das ja machen, so ist es vergleichbar bei dir, dass du diese merkwürdigen Rituale hast. Also, ich muss es nicht. Also ich kann auch bei anderen Leuten sein oder so, wo keine Ordnung ist, wo ich gar nichts mache. Aber lange bist du dann und nicht gerne. Du bist nicht lange da und nicht gerne. Doch, in dem Laden bin ich gerne, ja. Naja, aber was dein eigenes Zuhause anbelangt, da muss das genau so sein, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, es muss so sein, dass ich im Dunkeln durch die Wohnung laufen kann und alles finde. Ja. Sprich, wenn wir Stromausfall haben, ich finde alles. Bist du im Moment ein Solo-Mann? Im Moment bin ich Solo, ja. Ja. Denn das, wie du gerade schon angesprochen hast, ist doch sicher ein Problem, wenn da ein Mädel bei dir auftaucht. Ja, das ist ein großes Problem. Allerdings, ja. Weil die haben dann immer Probleme mit mir, mit meiner Ordnung. Ja, die müssen das ja auch erstmal dein System kapieren. Genau. Ne? Dass der Stift genau da liegen muss und so weiter. Solange wie die da sind, ist das alles nicht so wild. Aha. Da können sie auch irgendwas, ich sage, wenn jetzt mal ein Kugelschreiber auf dem Tisch umgeändert wird oder so. Ach so, das geht dann. Das ist kein Problem. Also, aber sobald die weg sind, muss alles wieder so hergestellt werden wie vorher. Nee, das wird dann automatisch wieder so gemacht. Merkst du jetzt so im Laufe der Monate oder der letzten Zeit, dass das immer ausgefuchster wird, dieses System, oder ist das so gleichbleibend? Nee, das habe ich gleichbleibend. Das ist gleichbleibend. Ja. Mhm. Wie lange bist du jetzt nicht mehr am Arbeiten? Ja, das sind schon ein paar Jahre jetzt. Ach so, da war das noch nicht so ganz schlimm? Nee, also das ist immer schlimmer geworden, aber beim Arbeiten war es genauso. Ja. Weil als Elektriker muss ich ja auch genau sein. Naja, klar. Und da muss mein Werkzeug, das muss da sein, wo ich es brauche. Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass dich diese, ich nenne es mal diese Marotte, ich nenne es mal noch... Nennen wir es mal noch Marotte, dass dich das sehr einschränkt und dass du da irgendwie wie im Gefängnis sitzt? Ja, in der Beziehung, weil halt, wie gesagt, was Frauen betrifft, ne? Mhm. Weil wenn ich dann hier eine Partnerin zu Hause habe, die wird halt schon ein bisschen fuchtig. Ja. Ich glaube ja auch, dass das auf etwas ganz... Weil es nervt. Ja, natürlich. Das ist auf was ganz Klares zurückzuführen. Und da hat etwas Macht in dir, worüber du nicht Macht hast. Und das ist immer schlecht. Das ist immer schlecht. Da ist irgendwas in dir los, was dich dieser Weise bestimmt. Deswegen wäre es für dich, finde ich, auch sehr, sehr angebracht und sicher auch sehr interessant, wenn du dich mit einem Psychologen darüber auseinandersetzen würdest. Ja, das wäre vielleicht ein guter Gedanke. So, machen wir doch gleich mal jetzt den Anfang. Du sprichst erstmal jetzt mit meiner Psychologin. Das ist kein, da werdet ihr nicht die großen Lösungen finden, aber das ist der Anfang und sie kann dir ein paar Tipps geben, was du weiter unternehmen könntest. Einverstanden? Jo, das wäre eine Möglichkeit. So machen wir es, Michael. Freue mich, dich kennengelernt zu haben. Warte mal, bevor du auflegst. Ja. Der Frau mit dem großen Gewicht. Ja. Der jungen Dame. Genau. Der möchte ich nochmal sagen. So gut, wie sie rübergekommen ist. Die soll da dran bleiben. Ja. Und soll sich wirklich daran halten, was sie sich vorhin nochmal. Das ist ja nett, dass du die das sagst. Frau, die kommt echt gut rüber. Finde ich auch. Und die hat richtig gut Power. Ja, finde ich auch. Also Simone, das war ein dickes Kompliment von Michael für dich und kann ich mich nur anschließen. Michael, alles Gute und wir rufen dich gleich wieder an. Danke. Tschüss. Tschüssi. Und Dominik, Dominik, 28. Hallo. Hallo Domian, grüß dich. Ja, grüß dich. So, du bist auch extrem. Ja, ob ich extrem bin, weiß ich nicht. Mein Hobby ist es definitiv. Ich halte mehrere Schlangen, insgesamt 20 Klapperschlangen und 24 Riesenschlangen. 20 Klapperschlangen und 24 Riesenschlangen? Richtig. Wie groß ist deine Wohnung? 93 Quadratmeter. 93 Quadratmeter. Ja. Würde ich jetzt so aus dem Lameng heraus sagen, viel zu klein für so viele Tiere, oder? Nein, die brauchen nicht viel Platz. Nee. Nee, also die meisten Klapperschlangenarten werden nicht besonders groß und die meisten Riesenschlangenarten benötigen nicht viel Platz, weil sie von Natur aus sehr, sehr faul sind. Wie groß sind denn die Riesenschlangen? Die größte, die ich momentan hier habe, liegt so um die 4 Meter. Boah, das sind Würgeschlangen, ne? Ja, genau. Also das sind bei den Würgeschlangen, ist das schwerpunktmäßig die Pythons, Tigerpythons, Netzpythons und baumbewohnende australische Pythons. Und die können? Und bei den Klapperschlangen sind es halt die kleiner bleibenden Arten, die in Mittel- und Südamerika vorkommen. Ja, diese Riesenschlangen, diese Würgeschlangen, die könnten dich umbringen, ne? Nein, das wird immer in den Medien sehr, sehr hoch gepusht. Die sind eigentlich sehr friedlich und wollen eigentlich nur ihren. Und wollen nur spielen. Nee, spielen nicht. Aber wenn du die vernünftig ernährst, wenn du dich vernünftig mit der Materie auseinandersetzt, dann ist eigentlich eine Riesenschlange für jeden, der es möchte, haltbar. Was fressen die denn? Die Größe. Sag bitte nicht kleine putzige Kaninchen oder sowas. Nein, doch. Also die Größe, die ich jetzt hier so habe, die 3,5-4 Meter Tiere, die fressen Kaninchen, so um die 3-4 Kilo Kaninchen. Und die musst du leben dann da in das irgendwo in die wohnen oder liegen in so einem Terrarium, oder? Die liegen in Terrarien, genau. Und dann genau. Muss das arme Kaninchen, tust es lebendig da rein? Nein. Nein, der lebendige Kaninchen würden unter Umständen an den Tieren einen Schaden anrichten. Ach, die würden die anbeißen? Genau, wenn die mit dem Hinterlauf während dem Würgeakt zuschlagen und treffen dann die Schlange im Gesicht am Unterkiefer, kann das. Aber in der Natur sind die doch lebendig, wenn die Schlangen angehen. In der Natur ist auch keiner der sie mal eben tot schlägt oder vergast oder einfriert oder. Und so machst du. Also ja, die werden bei mir fachmännisch getötet. Ja. Ja. Ja gut, aber in der Natur sind die eben lebendig, die Tiere. Genau, in der Natur sind die lebendig, das ist richtig. Ja, und da geht es dann auch irgendwie. Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus? Ich wohne in einem Zweifamilienhaus. Unter mir wohnt nur noch mein Vermieter. Und der ist damit einverstanden? Ja. Kostet doch ein irres Geld auch, ne? So viel Schlangen zu haben. Das kostet ein Heidengeld, genau. Man kann sich im Grunde nichts anderes mehr leisten. Warum hast du so ein extremes Hobby? Weil ich darin komplett und total aufgehe. Ehrlich? Was ist das Faszinierende für dich an den Schlangen? Es gibt nichts Schöneres. Es ist andere haben Motorräder, andere haben schnelle Autos, ich habe Schlangen. Sind die Schlangen schöner und faszinierender als Frauen? Nein, aber sie sind einfacher. Ja, das kann schon sein. Hast du denn eine Frau oder Freundin? Ich hatte bis vor kurzem, aber dass wir uns getrennt haben, liegt nicht an den Schlangen. Die hat das begeisternd mitgemacht. Echt? Hat sie keine Angst, da zu dir reinzukommen? Nein. Das ist auch nicht mehr so wie früher. Also du hast heute mittlerweile in Deutschland ungefähr 1 Million Reptilienhalter. Ja. Diese Klapperschlangen, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, sind da auch hochgiftige bei? Richtig, ja. Das heißt, das könnte mit dem Dahinscheiden enden, wenn du gebissen wirst. Wenn du nicht aufpasst und wenn du blauäugig an die Sache rangehst, könnte das passieren. Mann, oh Mann. Wie viel Kohle gibst du denn im Monat dafür aus? Nur Unterhalt ja. Liegt so bei circa 300 Euro, tippe ich. Und die musstest du ja auch alle anschaffen und die sind ja wahrscheinlich auch teuer zu kaufen, oder? Genau, also das, die günstigste Klapperschlange, die ich hier liegen habe, hat 50 Euro gekostet. Ja. Die teuerste Riesenschlange, die ich hier habe, 1500 Euro. Boah. Darf man das? Ist das gesetzlich alles, ist es im grünen Bereich, was du da machst? Das kommt auf die Länder an. In Hessen gibt es das Gesetz der gefährlichen Tierhaltung. Ja, aber bei dir ist es... In Nordrhein-Westfalen, genau, in Nordrhein-Westfalen greift das noch nicht. Also jeder, der 18 ist, könnte sich theoretisch eine Klapperschlange kaufen. Und auch so viele in einer Wohnung? Ja. Ja. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Dominik. Schade. War interessant, aber ich habe mich gefreut, dass du durchgekommen bist. Ja. Wünsche alles Gute. Viel Spaß mit den Schlangen. Ich dir auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. In der Technik heute Nacht, Nami Strack, und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.